Kundgabe 5074. Empfangen durch Bertha Dudde am 25. und 26.02.1951. Name Jesus soll nicht vergeblich geführt werden. Mein Name soll nicht vergeblich geführt werden. Dies ist euch Menschen als ein Gebot gegeben worden, dessen Beachten die Liebe zu mir bekundet, und sein Nichtbeachten euch als Sünde wider mich angerechnet wird. Denn mein Name soll euch heilig sein. Er soll in Ehren gehalten werden im Himmel und auf Erden. Mein Name kann also missbraucht werden, jedoch immer zum Schaden der Seele dessen, der mich herabzusetzen sucht. Es kann daher auch mein Gegner sich Übergriffe erlauben und von mir in abfälliger Weise sprechen. Das heißt, wer nicht an mich glaubt, wer mich verleugnet, der ist mein Gegner und wird auch von mir in einer Weise reden, die den gläubigen Menschen verletzet. Und er muss sich auch dereinst verantworten, denn dies ist ein Missbrauch meines Namens und bezeugt den Widerstand gegen mich. Hindern aber tue ich ihn nicht, wenn er meinen Namen missbraucht oder ihn als Deckmantel seiner Frömmigkeit ausspricht. Doch so wie er ihn als Bekräftigung einer Lüge anwendet, so wie mein Gegner sich Glauben zu verschaffen sucht durch Nennung meines Namens, müsstet ihr selbst äußerst scharf prüfen, ob ihr selbst ihm Anlass gebt, zu diesem Mittel zu greifen, um euch zu gewinnen. Ihr müsstet euch prüfen, ob ihr selbst durch Begierden und Untugenden aller Art den heranzieht, der euch verderben will, für ewig. Dann ist sein Bestreben, den Glauben an mich völlig zu zerstören, den Glauben an die Gottheit in Jesus Christus, an seine unbegrenzte Macht und Kraft und seine übergroße Liebe. Mein Name ist überaus heilig und kann von einem Geist der Unterwelt nicht ausgesprochen werden in seines Wortes tiefster Bedeutung. Das heißt, er kann nicht als Name Gottes, des höchsten und vollkommensten Wesens angeführt werden, weil jenes finstere Wesen dann mich selbst auch anerkennen würde als seinen Gott und Vater von Ewigkeit. Der Name kann aber als nur Name genannt werden, und dies ist eine Versuchung, die oft von Erfolg ist. Es kann sich also ein solches Wesen vorstellen, den Menschen unter diesem Namen, jedoch nicht als Gott euch täuschen können, so wie ihr es dazu auffordert, sich als Gottvater oder Gottsohn zu bekennen. Es ist dies zu beachten, dass jedes finstere Wesen weichet, so wie ihm der Name Jesus im lebendigen Glauben an ihn als Gottes Sohn und Erlöser der Welt entgegengehalten wird. Der Gottheit Jesu weichet jeder böse Geist. Der Name jedoch, der nur leichthin als Name angeführt wird, ist wirkungslos, wie umgekehrt auch ein Wesen der Unterwelt sich den Namen Jesus zulegen kann, ohne sich selbst als Gottes Sohn vorstellen zu wollen. Das Wort ohne den Geist ist nur ein totes Wort. Ihr Menschen aber sollet des Geistes achten und nicht des toten Buchstabens. Alles, was wahr ist, muss Leben haben. Ein Wesen, das sich in der Nacht des Todes befindet, wird niemals die volle Wahrheit begreifen und so auch nicht die übergroße Heiligkeit meines Namens, also auch völlig erkenntnislos meinen Namen aussprechen, wohl um die Menschen zu täuschen, aber sich nicht bewusst, worin die Täuschung liegt. Denn es spricht nur einen falschen Namen aus, um seinen eigenen Namen nicht nennen zu brauchen. Es kann aber überhaupt nicht fassen, wessen Namen es ausspricht. Dennoch kann einem solchen Wesen mein Name im tiefen Glauben an mich entgegengehalten werden. Und es wird das Licht fliehen und den Menschen nicht mehr bedrängen. Die Prüfung aber müsstet ihr Menschen selbst vornehmen. Ihr müsstet wissen, ob ihr selbst euch so tief und innig mit mir verbindet, dass ihr also mich selbst in euch gegenwärtig sein lasset. dann habt ihr auch keine Täuschung, durch unlautere Geistwesen zu fürchten. Und so ihr euch bedrängt fühlet oder zweifelt, dann rufet in gläubigem Vertrauen und tiefer Andacht meinen Namen. Und ich werde jedes finstere Wesen von euch jagen, weil ihr selbst die Waffe anwendet, die ich euch empfohlen habe. Denn meinem Namen wird kein Wesen standhalten können, das noch nicht erlöst ist. Amen.